des Gesetzes Last ist abgetan. Nicht soll uns diese Ruhe stören, die unsere lieben Väter oft gewünscht, verlanget und gehofft. Wohlan, es freue sich, wer immer kann, und stimme seinem Gott zu Ehren ein Loblied an, und das im höheren Chor.